Ja, da hat's irgendwie gefunkt bei uns. Ich hoffe, dass wir das bald wieder erledigen können. So, und eben hat ein liebenswürdiger Hörer angerufen. Er meint, man könnte einen Pfeifton von einem Fernsehgerät hören bei uns. So, ja, Entschuldigung. Und wir gehen weiter, meine Damen und Herren. Harald Stenger, was haben Sie zu melden? Als der Schlusspfiff ertönte, warfen die Spieler jubelnd die Arme nach oben. So, meine Damen und Herren, kommen Sie übrigens gut nach Hause, ja? Ah, ja, schon weg. Ja, sehr schön. In Ermangelung eines Jingles habe ich diesen sehr schönen Jingle bei Roe Wolf geklaut, einer meiner Lieblingsautoren. Und das ist auch die passende Überleitung. Ihr befindet euch jetzt nämlich in einer Literatursendung, die sich natürlich mit den Leipzig-Liest-Programmen und den von mir besuchten Lesungen auseinandersetzen wird, denn das ist ja naheliegend. Aber natürlich auch mit den Büchern, die uns der Frühling so bringt. Und ja, der Frühling scheint ja auch schon draußen ein bisschen da zu sein heute. Sehr schön. Ihr könnt also auch auf der Parkbank sitzen und Radio hören vielleicht. Wir begeben uns also hinein in diese Bücherhaufen, die mich schon seit Wochen verfolgen. Hier neben mir liegen sie. Und auch natürlich zu den mit diesen Haufen verbundenen Lesungen, die ich jetzt besucht habe in den letzten Tagen. Da fange ich nämlich gleich am Mittwoch an. Da habe ich nämlich meine erste Lesung bei dieser Buchmesse besucht. Und zwar eine sehr empfehlenswerte. Das war in der Lyrikbuchhandlung im D21 am Lindenauer Markt. Die ist ja jedes Jahr in Lindenau. Also es ist keine richtige Buchhandlung, sondern eine Versammlung von Kleinverlagen, die sich mit dem Verlegen von Lyrik über Wasser halten. Und am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag gab es da sehr erfreuliche Gedichtlesungen dieses Jahr. Also letztes Jahr waren die auch sehr schön. Da waren die ein bisschen an einem anderen Ort im A&V. Dieses Jahr, wie gesagt, im D21. Ja, letztes Jahr war es ein bisschen enger, dafür saßen diesmal alle um einen großen Büchertisch rundherum mit sämtlichen Gedichtneuerscheinungen. Und dieser Büchertisch ist auch ein Grund, wieso diese Lesungen so schön sind. Unweigerlich wird man da nämlich auf sehr schön gestaltete Lyrikbändchen und auf neue Anthologien stoßen. Oft sind diese Lyrikdruckerzeugnisse sehr schön künstlerisch gestaltet. Mir haben gleich mehrere Bände sehr gut gefallen. Von den anwesenden Dichtern und Dichterinnen ist mir besonders Martina Hefter sehr positiv aufgefallen. Die kannte ich vorher noch nicht. Ihre Gedichte sind sehr verspielt und erinnern in ihrer Rhythmik und mit so sehr lustigen Reimen manchmal ein bisschen an Rap- oder Hip-Hop-Musik. Die sind voller Sprachspiele und sehr komischer, bildhafter Übergänge. Also Martina Hefter, falls ihr einen Lyrikband von ihr irgendwo seht, kann ich sehr empfehlen. Ansonsten haben mir alle anwesenden Gedichtschreibenden gerade in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt eigentlich ganz gut gefallen. Letztes Jahr war ich allerdings scheinbar an einem Tag da, an dem mehr fremdsprachige Lyriker da waren mit ihren Übersetzern. An diesem Mittwoch waren es nur deutschsprachige Autorinnen, aber es war trotzdem sehr schön. Im Gedächtnis geblieben sind mir besonders Gedichte von Özlem Özgül-Dündar, die hatte ich vor 2 Jahren schon mal in der Gießerstraße 16 bei einer Radio Blau Lesenacht gesehen und kennengelernt. Das ist eigentlich sehr schön, dass wenn man so Autorinnen dann wieder sieht, dann bemerkt man auch vielleicht, wie sie sich so entwickelt haben oder was sich verändert hat oder vielleicht hat sich auch nichts verändert, sie hat nur was anderes gelesen. Ja, mir hat auch an ihr gefallen, dass da ein bisschen mehr sozialer Realismus rauszulesen war. Ich bin eigentlich mit so, ich bin nicht allzu sehr mit Lyrik aufgewachsen, aber mit so linken Dichtern oder Lyrikern wie Peter Rümkorff oder Adolf Endler. Und dieser sozialistische Realismus, um den mal so zu nennen, der fehlt mir manchmal bei Gedichten. Sehr schön aufgefallen ist mir eine neue Anthologie mit chinesischer Lyrik namens China Box im Verlagshaus Berlin. Die war auch sehr schön gestaltet. Ein weiteres Augenmerk lag auf dem US-amerikanischen Lyriker Keith Waltrop. Der wurde da nämlich vorgestellt, obwohl er nicht persönlich anwesend war. Der wurde dieses Jahr oder wird dieses Jahr 85 Jahre alt werden. So Gott will, im Dezember, glaube ich, hat er Geburtstag. Der wurde von Jan Kuhlbrot und Mark Holland vorgestellt und hat mich sehr beeindruckt in seiner lyrischen Kargheit und Nüchternheit. mir das sehr gefallen. Da müsste man unbedingt mal mehr von lesen, denke ich, von Keith Waltrop. Auch gut und sehr souverän in der Präsentation war Steffen Popp, dessen Lyrikband 118 war ja dieses Jahr auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Vor 2 Jahren, wir erinnern uns, war ja sogar ein Lyrikband der Gewinner dieses Preises der Leipziger Buchmesse. Dieses Jahr sollte er nicht gewinnen, aber immerhin, also mir hat er gefallen und ich finde auch gut, dass Lyrik da immer präsent ist in dieser Auswahl. 118 nähert sich auf lyrischem Wege chemischen Bildwelten, aber auch ganz anderen stofflichen Erscheinungen. Der Band bezieht sich nämlich auf die scheinbar, das wusste ich nämlich auch nicht, 118 Stoffe im Periodensystem der Elemente. Bei mir persönlich ist der Chemieunterricht schon zu lange her. Seine Lyrikbände erschienen bei Cook Books oder bei K.O. OK Books, wie auch immer. Die Gedichttitel stehen unter den Gedichten, was sie so ein bisschen zu Bildrätseln macht. Das fand ich auch ganz interessant, weil man es ja immer dran gewöhnt, erst den Gedichttitel genannt zu bekommen. Wo bin ich? Aber da ich an diesem Abend auch kein Geld für die schönen, sehr schönen, aber teuren Gedichtbände dabei hatte, habe ich mir eine neue Ausgabe des Leipziger Literaturfanzins Fettliebe gekauft. Da war nämlich auch einer der Herausgeber anwesend und hat auch Gedichte vorgelesen, die mir auch gut gefallen haben. Ja, das kleine Heft kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Das ist auch, wie gesagt, 2 Euro kostet es, glaube ich, oder 2,50 €. Fettliebe Nummer 14, ein Leipziger Literaturfanzin. Das gibt es ja auch nicht mehr so zahlreiche heute. Ist ja ab sofort im Buch, Zeitschriften und Fanzinhandel erhältlich. Ja, die restlichen Tage der Lyrikbuchhandlung im D21 konnte ich leider nicht mitverfolgen, aber nächstes Jahr dann hoffentlich wieder. Das ist jetzt auch die passende Überleitung zu Jan Kohlbrot. Der hat nämlich, wie gesagt, bei der Lyrikbuchhandlung ja auch Keith Waltrop vorgestellt und war da anwesend. Und der hat aber auch nämlich letztes Jahr im Sommer seine lange Erzählung oder kurzen Roman Das Modell in der Edition Nautilus veröffentlicht. Das Modell hält sozusagen eine Kriminalhandlung für uns bereit. Genau gesagt geht es darin um Schrot, einen ehemaligen Student der Sozialwissenschaften, der nunmehr nach seinem Studium, das er abgeschlossen hat, auch ganz erfolgreich, aber im Beruf ist er dann nicht erfolgreich. Er ist nur Fensterputzer geworden in Frankfurt am Main. Und ja, der erzählt uns nämlich von seinem Freund Thilo oder von seinem ehemaligen Freund, vielleicht von seinem eingebildeten Freund Thilo. Ein Krimi ist es aber eigentlich nicht, vielmehr eine raffinierte Spiegelung von Erzählmotiven. Im Grunde hat mich das ein bisschen auch an Romanfiguren von Wolfgang Hilbig erinnert, die immer so ein bisschen in ihren Erzählungen vor sich hin denken, die vielleicht eine recht passive Haltung in der Handlung einnehmen, aber man hört eben immer ihren Gedanken zu oder ihren Reflexionen. Schrot ist auch einer, die Hauptfigur dieses Romans, der viel reflektiert und nachdenkt und dem wir dabei zuhören dürfen. Eigentlich erinnert sich Schrot, es ist nämlich von hinten her erzählt, er erinnert sich quasi an eine vergangene Handlung, erinnert sich an diese Freundschaft mit Thilo, einem jetzt erfolgreichen Bildhauer, der mit ihm damals Anfang der 90er Jahre zusammen aus Karl-Marx-Stadt weggegangen war und der ihn dann aber jedenfalls so Schrots Wahrnehmung in Frankfurt zurückgelassen hat und eben in Chicago sein Glück gesucht hat und das dann offensichtlich auch gemacht hat. Und ja, jetzt kehrt aber dieser erfolgreiche Bildhauer Thilo eben zurück nach Frankfurt am Main mit einer auf großen bunten Plakaten angekündigten Ausstellung, einer großen Kunstausstellung im Frankfurter Hafengebiet. Und Schrot, der ist vielleicht eifersüchtig, vielleicht neidisch, man weiß es nicht so genau, der bringt jedenfalls durch raffinierte Manipulationen eines dieser Gebilde von Thilo eine riesige, chromsblitzende Skulptur zu Fall und Thilo wird dann davon erschlagen. Also diese Motive in dem Roman sind so geschickt beschrieben, dass man sich in dieser bildhaften Rachefantasie ganz gut wiederfinden kann. Aber die Frage ist natürlich, geht es um die Thematisierung eines sozialen Auseinanderdriftens, was da vielleicht abgebildet ist, das diese Rache legitimiert? Oder geht es um den Kunstbetrieb, vielleicht um eine Kritik an diesem Betrieb? Zumindest hört man Schroth ganz gerne zu, der sich während des Fensterputzens in den Hochhaustürmen von Frankfurt immer so schön widerspiegelt und der eine gescheiterte Existenz ist, wie sie ja nicht ganz so selten sind in den Romanen der Gegenwartsliteratur. Er ist auch irgendwie unfähig zu handeln, sich da herauszuarbeiten oder sich durchzusetzen. Ihm beim Nachdenken zuzuhören macht jedenfalls Spaß und man hat es auch in einer Nacht durchgelesen. Es hat nämlich nur 110 Seiten. Und ja, was man da noch so reinlesen kann, hört ihr gleich, denn ich habe mit Jan Kohlbrot gesprochen in seiner Küche. So, ich sitze hier in der Küche mit Jan Kohlbrot. Und du hast letztes Jahr im Sommer scheinbar das Buch Das Modell veröffentlicht in im sehr schönen Verlag Edition Nautilus, ein von mir sehr geliebter Verlag für, fand die Werke von Franz Jung sehr faszinierend. Gigantische Ausgabe. Mich sehr gefreut, dass das schöne Buch in diesem schönen Verlag erscheint. Ja, worin geht's denn in dem Buch? Es geht um Freunde in Frankfurt. Obwohl. Ursprünglich Chemnitzer, die verschlägt es nach Frankfurt. Eigentlich sollte es eine Durchgangsstation sein nach Amerika, aber einer bleibt hängen und der andere geht weg, sozusagen. Die Frage ist auch, ob es sich um zwei Freunde handelt oder ob der eine das nur falsch interpretiert, diese Freundschaft. Der Schroth, der hat ja eigentlich viele ein bisschen oberflächliche Freundschaften, hat man vielleicht das Gefühl, seine Freundin, dann ist da Zassi, ein anderer Freund, man denkt sich manchmal, ob sich das so widerspiegelt, auch ob Zassi zum Beispiel, das ist ein Freund von ihm in Frankfurt, der dann bleibt, nachdem Schroth eben nach Amerika gegangen ist. Also er lässt die Leute nicht so nah an sich ran vielleicht. Ich glaube, er denkt zu viel. Also ich glaube, der projiziert dann eben und sieht die Freundschaft oder sagen wir, hat immer das Bild des anderen, aber nicht den anderen selbst so als. Das ist einem erstmal, mir ist das ganz sympathisch gewesen. Mich hat das auch an so Erzählungen von Wolfgang Hilbig erinnert, wo auch immer so eine eigentlich recht passive Figur in so eine Erzählung reingesetzt wird, wo sie eigentlich gar nicht so viel erlebt, aber sehr viel reflektiert oder so. Magst du Wolfgang Hilbig? Ist einer meiner Lieblingsautoren. Und also gerade diese Stasi-Geschichte, wie heißt dieser Roman? Ich mit Anführungsstrichen, das ist natürlich auch eine Vorstellung, die ich immer habe, dieses Ich. Mit Anführungsstrichen geschrieben, das immer bedeutet, dass das Ich eigentlich schon ein Zitat ist, sozusagen, und nicht eine reale Person oder so umfasst. Das ist eine Figur, die auch gut als so eine Projektionsfläche man kann. Also sie beobachtet viel. Eigentlich befindet sie sich ja da in so einem Zeitpunkt der Handlung schon wieder in Chemnitz, glaube ich. Oder in das ist dem Hof seiner Mutter. Und da schwelgt er quasi in Erinnerungen an Frankfurt und an, ist auch in gewisser Hinsicht ein Kriminalroman, denn es geht um einen möglichen Todesfall und um einen möglichen versuchten Mord oder ist es Totschlag? Nach deutscher Rechtsauffassung müsste es Totschlag sein, weil es ja keinen Vorsatz gibt. Ja, das stimmt. Es ist die Frage ist, also er versucht ja eigentlich auch herauszufinden, ob er am Tod seines Freundes schuld ist und weiß es selber überhaupt nicht. So. Also insofern ist es Totschlag, wenn es denn so gewesen ist. Ja, am Ende wirkt es vielleicht ein bisschen so, als wäre es vielleicht gar nicht so gewesen, aber das wird offen gelassen. Wie steht es eigentlich jetzt mit dieser Buchmesse in Leipzig? Hast du da auch Lesungen jetzt, oder? Ja, am Freitag bei der UV-Lesung, also unabhängige Verlage, da stelle ich das Buch nochmal vor und in der Schaubühne Lindenfeld. Genau, also hier im Westflügel. Sehr schöner Ort auf jeden Fall. Absolut. Und das ist auch der Kontext. Heute ist übrigens Indie Book Day. Also der Kontext. Okay. der Kontext der unabhängigen Verlage, der ist auch. Edition Nautilus zählt genau, auf jeden Fall noch dazu. Also die nicht quasi von der Industrie besetzt sind oder eingekauft und so. In dem Roman, das Modell, geht es ja auch ein bisschen um die Verwertung von Kultur. Irgendwie kann man da ja auch so ein bisschen so eine Kulturkritik reinlesen. Also zum Beispiel Thilo, der hat es ja geschafft irgendwie, oder? Das wirkt so. Ja, Thilo hat es geschafft, eigentlich vielleicht durch eine gewisse Rücksichtslosigkeit, aber er hat halt sein Ding durchgezogen. So. Man denkt so ein bisschen bei ihm, obwohl das nicht so rauskommt, an den Künstlerstar. Ich musste ein bisschen an Nero Rauch denken. Einer, der es geschafft hat, obwohl das vielleicht so persönlich jetzt auch nicht so dann aufgeht, aber es ist ein Künstler, der es geschafft hat, der macht, tut etwas, hat Erfolg und in gewisser Hinsicht in den Skulpturen, der ja erschafft, das ist ein Kunstgegenstand, da spiegelt sich genauso irgendwie was wieder wie in den Fassaden. Also Schrot ist ja Fensterputzer, gescheiterter Sozialwissenschaftler und dann gewordener Fensterputzer. In gewisser Hinsicht spiegeln sich diese Motive in dem Roman, auch viele Motive ein bisschen so. Das sind die Fassaden der Hochhäuser Frankfurts, die Bankentürme stellt man sich da so vor. Und Thilo ist gescheitert, putzt die, obwohl man... Schrot ist gescheitert. Schrot ist gescheitert, Thilo. Ja. Und Thilo stellt halt Oberflächen her, indem er verchromten Stahl benutzt für seine Skulpturen. Also da das Problem ist, oder sagen wir mal, die Spiegelungen sind natürlich dann eben andere. In den Rundstählen spiegelt sich natürlich was das anderes wieder. Publikum verzerrt. In gewisser Hinsicht vielleicht. Und während Schrot sich in den Hochhausfassaden widerspiegelt vielleicht. Oder in einem Reisebüro am Schloss. Ja, aber Schrot sieht immer nur sich selbst. Ne? Also indem er diese Fenster putzt und dann vor das verspiegelte Fenster tritt, dann trifft er auf sich. Hm. Und bei Thilo, dadurch, dass die gekrümmt sind, kommt halt mehr Umgebung rein in die Stähle. Hm. So. Ja, in gewisser Hinsicht ist Thilo natürlich jetzt geschafft. Er ist ein Macher, er macht Dinge, er gestaltet die Dinge. Und in gewisser Hinsicht ist Schrot ja immer so ein Betrachter, der am Ende dann noch am Machen, er hat ja auch was gemacht, nämlich seine Diplomarbeit, Magisterarbeit. Er ist als Sozialwissenschaftler ja nicht total gescheitert. Er hat lange versucht, dann an der Doktorarbeit ist er irgendwie. Ja, aber da ist er dann gescheitert. Und dann ist er quasi abgerutscht und naja, gut, immerhin hat er noch Arbeit. Naja, mehr oder weniger. Aber aber das ist auch wieder das Ding. In seiner Magisterarbeit hat er quasi über sich geschrieben und in der Doktorarbeit muss er das erweitern auf ein Ensemble quasi von Leuten. Und da scheitert er dann. Also solange er eben auf dieser Ebene der Widerspiegelung des eigenen Gesichts bleibt, da funktioniert es. Aber in dem Augenblick, wo quasi noch was dazukommt, zerflettert das. Also er kriegt es nicht gefasst, was andere sind. Eigentlich ist er ein Stück weit an seinem Narzissmus gescheitert, weil er hat sich auch ein Bild von sich selbst gemacht, was eben dann nicht aufging. Ja, ist ein bisschen eine passive Figur dann auf jeden Fall. In gewisser Hinsicht bringst du das in dem Buch auch mit so einer DDR-Sozialisation, obwohl ja beide diese DDR-Sozialisation haben, Thilo und Schrot. Das in der DDR lief vielleicht in Karl-Marx-Stadt alles in geregelten Bahnen und... Ja, ganz sicher, aber... Spiegelt sich von der Biografie vielleicht von Schrot. Aber Thilo weiß von Anfang an, ich muss hier weg. Es hat ein klareres Ziel. Genau, und Schrot geht mit. Also insofern ist er ja vielleicht auch okay. In gewisser Hinsicht ist ja auch ein Roman, der sich der sozialen Wirklichkeit widmet. Ich musste ein bisschen auch an von Reinhard Götz, gab es da doch diesen Roman, wo ich gerade den Titel... Reinhard Götz, mit irgendeinem Personenname. Genau. Wolltest du auch einen Roman schreiben, der sich der sozialen, dem sozialen Auseinanderdriften widmet? Oder ist das doch eher ein was Persönliches? Naja, erstmal bin ich ja also wenn es was Persönliches ist, dann verfängt sich im Persönlichen ja auch eine allgemeiner Weltstruktur der Gesellschaft. Mhm. Also ich glaube nicht an das Ich. Insofern bin ich da auch ein bisschen bei Hilbig. Ne? Mhm. Ja, das ist aber vielleicht gar nicht so gewollt, sondern es ergibt sich notwendigerweise so. Also wenn man versucht, eine Situation, eine gesellschaftliche Situation zu beschreiben, dann kommt man nicht umhin, quasi das mit aufzunehmen, was sich gesellschaftlich abspielt oder was man meint, dass sich abspielt. Irgendwie denkt man dabei auch an so symbiotische Figuren. Zum Beispiel, ich muss dann ganz unvermittelt an Adorno und Horkheimer denken. Ja, ja. Symbiotische Figuren, obwohl ich da das nicht so genau die Hintergründe irgendwie. Genau, Horkheimer Sofa kommt ja vor. Horkheimer Sofa, ja. Als Relikt. Ja, ja. Also das existiert das wirklich? Ja, ja, das stand da. Also es wurde überliefert, dass das Horkheimer Sofa 2, was da im Café, also da gab es ein studentisches Café und da stand halt ein Sofa drin und von dem Sofa hieß es, das hätte in Horkheimers Arbeitszimmer gestanden. Ja, die Horkheimer Couch. Also hatte alles Namen in Frankfurt. Da gab es auch eine Ampel, die hieß die Adorno-Ampel. Ja. Die hat Adorno angeblich installieren lassen, weil die Philosophen mussten vom philosophischen Seminar, um zur Uni, zur Hauptuni zu kommen, über die Senckenberg-Anlage, das ist eine relativ breite Straße. Und Adorno sagt, das packen die nicht ohne Ampel. Also, weil die sind ja immer im Denken und deshalb ist sie da. Und da steht da auch so eine Drückampel vom Institut für Sozialforschung. Oder die, ja. Okay, also dem ging es damals schon wie heute den Leuten mit den Handys, dem auf ihr Handy gucken und dann. Nur dass sie keine Handy brauchen. Auch scheitern quasi am Straßenverkehr. Genau, nur dass der Philosoph in Adornos Vorstellung kein Handy braucht. Das ist schon so in sich versunken, genau. Wie heute die Leute in ihre Telefone. Gerade was wollte ich? Ach so, deine ersten Lesungen des Buches waren ja in Frankfurt am Main zur dortigen Buchmesse? Oder? Ja, es gab erst eine Präsentation in Berlin im Ocelot, das ist so eine Buchhandlung für unabhängige Verlage, ziemlich schön. Und dann eben Frankfurt, Leipzig, Chemnitz, so eigentlich die Station des Buches, die ging da auch über die Lesungen. Wie war es für dich, an die Orte zurückzukehren? Ich meine, wann bist du nach Leipzig gekommen? Aus Frankfurt nach Leipzig damals? Das war 97 schon, also ich war von 90 bis 97 in Frankfurt. Aber ich war zwischendurch natürlich hin und wieder. Wie gesagt, Frankfurt ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Und ich war zwischendurch schon immer mal wieder dort. Also, aber mit dem Buch zu kommen, das war natürlich witzig, weil ich habe dann eine Lesung gehabt in einer Kneipe, die quasi in Sichtweite war zu FAZ-Gebäude. Also was auch drin vorkommen kann. Genau. Also das war dann schon lustig. Ja. Auch unweit von dort, wo ich gewohnt habe, in Frankfurt. Ja. Zur jetzigen Buchmesse, du wirst lesen, hast du noch andere Empfehlungen? Ich hatte irgendwas von der Lyrik-Buchhandlung, von der Lesung am Mittwoch. Ja, am Mittwoch machen wir was mit ein paar Leuten. Zu einem Übersetzerkollektiv haben wir Lyrik von Keith Waltrip übersetzt. Das ist ein ziemlich bedeutender amerikanischer Lyriker. Und das wird im Frankfurter Gutleut Verlag erscheinen demnächst. Und das präsentieren wir jetzt am Mittwoch. Übersetzung. Ja, dann Empfehlungen, na klar, also UV-Lesung, unabhängig Verlage. Das ist ein ziemlich langer Abend, da wird eine ganze Menge passieren. Am Sonntag, da gibt es nochmal was mit Chemnitzer Autoren. Beziehungsweise auch die irgendwie im Umfeld, die irgendwas mit Chemnitz zu tun haben. Und ja, ansonsten ist ja jede Menge los. Man braucht ja nur aus dem Haus fallen. Schon beinahe zu viel manchmal. Ja, man muss sich gut aussuchen. Ja, komischerweise immer zur Buchmesse sind die Lesungen rammelvoll. Da sind 40 Lesungen parallel und die sind alle voll. Und wenn dann außerhalb der Buchmesse war, was ist, dann kommen 5 Leute. Also das ist schon komisch hier in Leipzig. Ja, was ich auch noch machen wollte, ich wollte zur Buchmesse Leute von der Zeitschrift Politisch Schreiben interviewen, deren ihre letzte Ausgabe ging um das Thema Genie, wieder kollektiv. Also da ging es eigentlich auch um so ein Thema, was auch in deinem Buch vorkommt, also das einzelne der es geschafft hat, das Genie, der dann erhoben wird, der Star aus dem Kunstbetrieb, obwohl der Kunstbetrieb natürlich vielleicht auch nicht so viele Stars hat, der produziert doch mehr Ausschuss manchmal als Stars. Ja, aber es ist natürlich, nimm Neo Rauch, ja, Leipziger Malerschule, bla bla bla. Der geht wohl als Genie durch, also zumindest in Amerika. Aber der wäre aber ohne die Breite, die es gibt, ohne die auch die Entwicklung der Technik von vielen Leuten wäre nicht denkbar. So. Und ohne Judy Lübcke auch nicht, also die Galeristen. Also diese Netzwerke sind sehr wichtig. Also ich glaube auch, ohne die gäbe es sowas nicht. Also ich glaube ja nicht an Genies. Ich denke aber, es gibt immer so Kulminationspunkte, wo sich so mal der Diskurs verfestigt. In gewisser Hinsicht dachte Schroth ja vielleicht auch, dass er so eine Art Netzwerk bilden würde mit Thilo. Ja. Und das ist ja auch so der Verrat, der da in dem Buch, den er vielleicht, also ein Netzwerk, das dann keins geworden ist. Ja, er hat sich, also Thilo hat sich halt emanzipiert von dem, oder beziehungsweise von dem, was, oder Schroth hat eine Vorstellung von Netzwerk, wo er Teil ist, und Thilo hat sich davon emanzipiert. Er hat vielleicht günstigere Netzwerke gefunden, also ganz das weiß Netzwerke man nicht. Wird er in Amerika auch nicht ausgekommen sein. Er hat einen Onkel in Amerika gehabt, das war also ein erster Ansprechpunkt, also das ist also ein familiäres Netzwerk auch. Aber natürlich brauchst du Netzwerke, also auch im literarischen Bereich oder so. Ja, ist zwar so ein Einzelkämpferbild, dass man da so an einem Rechner oder an einer Schreibmaschine sitzt, aber die Netzwerke sind halt nicht unbedingt auf persönlichen Kontakt angewiesen. Aber du musst, um zu schreiben, lesen halt. Du musst gucken, was die anderen machen. Ohne Hilwig gibt es das Buch nicht. So zum Beispiel. Oder es wäre vielleicht was ganz anderes geworden. Noch andere. Also eine Art Kollektiv existiert immer, auch wenn es kein... Also ja, man als Autor ist man auch Leser und... Ja, Diskurs und Gesellschaft sind einfach präsent. Obwohl ich manchmal auch beim Buch dachte, zu DDR-Zeiten oder nach der Wende, da gab es noch so Utopien, dass diese Gemeinschaft, die in der DDR ja so eine Zweckgemeinschaft im Literatur-Underground, musste man sehr zusammenhalten oder auch im Overground oder so... Und ist das vielleicht auch so eine gescheiterte Utopie, die darin enthalten ist, dass vielleicht doch Anfang der 90er noch so Hoffnungen bestanden, dass man diese Gemeinschaft des, bei Hilbig spielt dann viel auf Dachböden oder in Kellern, so eine Art Literatur-Underground, der dann in den 90er Jahren war dann da der Markt oder so, oder... Naja, man muss erstmal reproduziert sich das. Also so mal Kunst stellt immer wieder diese Subkulturen her. Und es kommt dann immer ein bisschen auf die politische Situation an, ob sie jetzt verfolgt werden oder in eine repressive Situation geraten und so weiter. Aber es wird immer so etwas wie eine Subkultur geben im Augenblick. Also du hast jetzt keine staatliche Einmischung mehr in die... Ich meine, auch in der DDR-Subkultur gab es ja schon innerhalb dessen die Zurückgebliebenen und die Stars der Subkultur und dann auch mit ganz komplizierten Gemengelagen mit der Stasi vielleicht noch mit... Ja, bei Hilbig, ne? Du hast die Subkulturen, die wird durchsetzt. So, und ähnlich ist es aber jetzt auch, nur dass eben keine staatliche Repression mehr stattfindet, sondern dass es eher eine wirtschaftliche ist. Also, wenn die Stasi, die hat sich ja zumindest noch für die Bücher irgendwie interessiert manchmal. Da bin ich mir nicht wirklich sicher. Also, da wurde manchmal vielleicht von irgendjemandem zumindest aufmerksam gelesen, und diese Aufmerksamkeit ist natürlich heute mit diesem Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie, das halt... vielleicht gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit da ist. Vielleicht ist das aber auch nur so eine Projektion, dass man das... Die haben die abgeklopft auf ihr Repressionspotenzial, die Bücher. Also ich war Soldat bei der Armee und kriegte eine Vorladung zum V0er. Das nannte sich der V0er, das war VO, Verbindungsoffizier. Und das war ein Stasi-Mensch, der in der Nationalen Volksarmee saß und die Verbindung herstellte zwischen Stasi und Armee. Und dieser V0er lud mich vor mit noch einem Kumpel, also einem Kollegen von ihm. Da stand dann auch so ein kleiner sowjetischer Kassettenrekorder auf dem Tisch mit. Mira nannte der sich. Naja, und die hatten Gedichte von mir, die ich niemandem gezeigt hatte vorher, aus meinem Spind. Also du hast bei der Armee immer einen Spind gehabt und musstest einen Zweitschlüssel abgeben. Okay. Das heißt, der Spind war kein sicheres Versteck. Ich hatte aber so ein paar Gedichte da reingetan. Und die legten mir diese Gedichte in Fotokopie dann vor. Fotokopie in der DDR gab es eigentlich nicht, aber die hatten die. Die Gedichte waren aus meiner Sicht überhaupt nicht irgendwie staatsfeindlich gedacht oder so. Mhm. Aber die sagten dann, ja, hör zu, wir können dir genau nachweisen, an welcher Stelle du feindliche Propaganda in diesen Gedichten betreibst. Mhm. Ich war Mitglied der SED und ich hatte mich überhaupt nicht als Staatsfeind auf dem Schirm. Eine andere Form von Schlüsselroman oder Schlüssellyrik. Genau. Und ich glaube, genau so haben die gelesen. Die haben geguckt, wo ist im Text so ein Potenzial, womit man den Autor pressen kann. Ja? Und damit haben die versucht, quasi meine Mitarbeit in ihrem Verein zu erwirken. Das war schon eine komische Situation. Also wünscht man sich doch nicht so in die DDR zurück. Nee. Also in gewissen Punkten. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Und das, was wir als menschliche Wärme interpretieren, das war ja nur der Effekt von einem Swimmingpool. Also die DDR war klein, alle saßen im Wasser und haben reingepisst. Mhm. Und dann wird es natürlich wie notwendig warm. FAZ-Gebäude. Ja, genau. Aber trotzdem hat die DDR natürlich gewisse Utopien unerfüllte zurückgelassen, obwohl die ja auch im Westen genauso vorhanden waren. Und Adorno und Horkheimer, die 68er, haben im Westen ja genauso diese unerfüllten Utopien, die dann Anfang der 90er Jahre sehr spürbar waren, hatte ich das Gefühl. Ja, aber die Träger dieser Utopien waren ja nicht der Staat oder die Polizei, sondern die Träger dieser Utopien waren Leute wie Ernst Bloch und so weiter, die dann eben 1961 musste der weg aus der DDR, hat 58 Berufsverbot bekommen und so weiter. Also, natürlich haben sie der DDR Utopien entwickelt, wie überall auf der Welt, nur dass eben hinterher, ich glaube, das ist so ein retrospektiv betrachtet, dass man die Utopien quasi dem Staat zuordnet, aber ich glaube, das waren außerstaatliche Utopien. Also die sind nicht im staatlichen Kontext. Gerade wegen des Staates entstanden. Genau. Ja. Und Leute wie Barrow oder so, die wirklich auch utopisch gedacht haben, die hatten Hausverbot, Berufsverbot und so weiter. Also das ist so ein bisschen schwierig. Und aber viele, die weggegangen sind, Bloch, Hilbig, sind im Westen, ich weiß nicht, wie glücklich Bloch, wo war er dann, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, irgendwo? In Heidelberg, ja. Hatten dann das Problem vielleicht mit dem, dass sie, gewisse Hinsicht war er dann ja auch ein Star seiner, oder? Aber Bloch ist ja jetzt, da hat er viel früher angefangen, ja. Und 46 hat man ihn nach Leipzig geholt. Auch Leipzig war ja nur eine vorübergehende Phase. Hans Mayer auch. Und das ist ja auch vertrieben worden und so. Also sagen wir mal, die Träger einer älteren Utopie oder einer verwurzelten Sozialutopie oder so, die wurden erstmal in die DDR geholt und dann wieder rausgeschmissen letztlich. Nämlich da, wo quasi der anarchische Gedanke der Utopie in Kontrast geraten ist zu staatlichen Administration, und das ging relativ schnell. Also da braucht man nicht viel wagen einfach, um da. Ja, vielleicht wird man auch nirgendwo, also Horkheimer und Adorno sind ja dann auch aus den USA zurückgegangen nach Frankfurt. Ja, klar, aber es gibt so ein schönes Interview mit Adorno, und das ist von 68, und zwar nach der Besetzung von Studenten des Instituts für Sozialforschung, woraufhin Adorno selbst die Polizei rief, um das Institut wieder quasi frei zu bekommen. Und dann gab es ein Radiointerview mit Adorno, und das ging los, dass der Reporter fragte, gestern war die Welt noch in Ordnung. Und Adornos Antwort war, für mich nicht. Also das ist einfach so, dass gewissermaßen dieser Kontrast zwischen Utopie und gesellschaftlich-staatlichen, auch wirtschaftlichen Handeln, der ist immer da in jeder Gesellschaft, glaube ich. Und erweist sich, je nachdem, wie die Gesellschaft strukturiert ist, vielleicht in verschiedenen Kontrasten und so. Insofern konnte die DDR nicht die Utopie der Westlinken sein und umgedreht aber auch nicht. Der Westen konnte nicht die Utopie der Ostlinken sein. Also, und das siehst du ja auch hinterher. Ja? Erst brüllten alle Westen, Westen, Westen. Und jetzt fühlen sich alle ganz wohl als Ostdeutsche. Unglaublich eigentlich. Ja, die wiedergefundene Identität. Ja, aber was ist das für eine Identität? Die wiedergefundene Zwangsidentität letztlich. Ja? Die schöne alte Nestwärme. Genau, der vollgepisste Swimmingpool. Also insofern, ja, also diesen Konflikt wird es wahrscheinlich immer geben. Solange es Staaten gibt. Ja, vermutlich. Und selbst wenn es die nicht mehr gibt, womöglich. Gibt es vielleicht ein anderes Repressionsorgan, das an die Stelle des Staates tritt. Ja, uns bleibt dann nur noch, ich bedanke mich, und uns bleibt nur noch auf das Schöne in der Gegenwart zu verweisen, nämlich die Lesungen, die schönen Lesungen zur Buchmesse. Also wie gesagt, am Mittwoch die Lyriklesung der Lyrikbuchhandlung im D21 in der Dämmeringstraße 21. Genau. Die ist empfehlenswert, denke ich. Und am Mittwoch ist auch noch nicht so ein extremer Trubel. Ja, die Lyrikbuchhandlung, da wird es Lesungen geben von Mittwoch bis Freitag immer abends ab 19.30 Uhr, glaube ich. Und ansonsten, alles, was die unabhängigen Verlage machen, ist schon immer ganz interessant. Aber auch, eigentlich kann man sich... Am Donnerstag wird es noch im Apothekenmuseum was geben von der Edition Nautilus. Also da glaube ich, ist keine Gefahr da, dass man irgendwas, dass man nichts vorhat an dieser Veranstaltung. Man sollte sich nicht übernehmen und immer Proviant mitnehmen, belegte Brote und zwei Flaschen Bier. Ja, Bier kriegt man, aber belegte Brote ist schon schwierig. Ja, draußen auf der Messe ist es immer hart, ist ja auch recht teuer. Das kann man schon selbst geschmierte Brote entstecken. Ja, stimmt, auf die Messe sollte man unbedingt was mitnehmen. Zwei Tüten Haribo oder so. Mindestens. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und, ja, bitteschön. Wir sehen uns bei den Lesungen. Halt. Abgas ab, es die Luft. Ich liebe diesen Duft. Frankfurt, Babylon. Die Häuser wirken grau, eine Stadt durch niemand trau. Sie nehmen das Leben schwer, nachts sind die Straßen leer. Frankfurt, Babylon. Man kommt der Metropole, mit Folgen zum Bulle. Neue Welt vom Main, nicht nur sauber, sondern rein. Frankfurt, Babylon. U3 aus der Stadt und zieht sich an der NATO-Staat. Irgendwie hält uns ein Band, wir lieben uns im Metropolen. Frankfurt, Babylon. Oh, Frankfurt, Babylon. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, Frankfurt, Babylon. Oh, Frankfurt, Babylon. Frankfurt, Babylon. Frankfurt, Babylon. Oh, Frankfurt, Babylon. Frankfurt, Babylon. Oh, Frankfurt, Babylon. Frankfurt, Babylon. Oh, Frankfurt, Babylon. Ja, das war die Gruppe Bildstörung aus den 80er Jahren mit dem schönen Lied Frankfurt Babylon. Natürlich sind sie aus Frankfurt. Davor war Süff mit dem Lied Modell, was ja auch sehr gut zu diesem Roman oder dieser langen Erzählung Das Modell von Jan Kohlbrot passt. Ja, euch ist sicher nicht entgangen, dass inzwischen auch der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben wurde, nämlich am Donnerstag um ca. 16 Uhr schon. Mich hat dieses Jahr besonders die Kategorie Belletristik interessiert und da man unmöglich alles Nominierte lesen kann, habe ich mich einfach mal auf zwei Romanautorinnen gestürzt, mit denen ich schon halbwegs vertraut war. Und das sind einmal Natascha Wodin, die dann den Leipziger Buchpreis mit ihrem autobiografisch dokumentarisch angehauchten Roman Sie kam aus Mariupol auch tatsächlich gewonnen hat. Und zum Zweiten wäre das Brigitte Kronauer mit ihrem Roman Der Scheik von Aachen. In Sie kam aus Mariupol nähert sich Natascha Wodin ganz unspektakulär autobiografisch über eine Internetsuchmaschine der Vergangenheit und daraus ergibt sich eine Spurensuche in Form eines erzählten E-Mail-Briefwechsels. Natascha Wodin hat ihre Mutter schon im Alter von 12 Jahren verloren durch Selbstmord. Sie ist in einem kleinen Fluss, die Regnitz bei Nürnberg, ertrunken. Die Herkunft ihrer Mutter ist für Natascha Wodin für immer im Dunkeln geblieben, da es keine weiteren Angehörigen gab und die Dokumente, die Aufschluss hätten geben können, nicht mehr existiert haben. Im Internet lernt sie bei der Suche nach den Ursprüngen ihrer Familie den an Familiengeschichte interessierten Konstantin aus der Ukraine bzw. aus Russland kennen, denn er ist in Mariupol geboren. Mariupol hat eine sehr große griechische Community historisch gehabt, ist jetzt aber in Russland. Also dieser Konstantin ist Ukrainer, aber zum Zeitpunkt der Niederschreibung des Romans wohnt er in Russland. Und dieser Konstantin, der hilft ihr dann bei der Suche nach der Mutter und nach ihrer Familiengeschichte. Und auf wundersame Weise findet sie auch tatsächlich dann immer mehr Spuren von den Eltern ihrer Mutter und auch von deren Geschwistern und ihren Nachkommen. Sprachlich ist das sehr nüchtern erzählt, aber auch mit sehr behutsam schönen Bildern mitunter. Diese Kargheit, die erinnert manchmal auch an den Meuselwitzer, Leipziger und Berliner Schriftsteller Wolfgang Hilbig, der ja auch schon jetzt in dem Interview mit Jan Kohlbrot ab und an erwähnt wurde. Mit dem war nämlich Natascha Wodin 8 Jahre lang verheiratet, glaube ich zumindest, falls ich richtig gezählt habe. Ich glaube zwischen 1994 und 2002. Aus dem ukrainischen Mariupol am nordöstlichen Ufer des Asowschen Meeres. Das ist dieses kleine Meerstück, was nördlich der Krim-Insel an das Schwarze Meer anschließt. Wurde nämlich die Mutter von Natascha Wodin von den deutschen Besatzern 1944 nach Leipzig verschleppt. Da musste sie in einem Zwangsarbeiterlager der ATG, das ist die Allgemeine Transportgesellschaft in der Schönauer Straße in Leipzig, arbeiten. Ich glaube, das ist da irgendwo in Zschocher. Die Fabrikgelände existiert auch heute noch. Ein Teil war das, dieses ATG, des verbrecherischen und kriegswirtschaftlich wichtigen Flick-Konzerns, der auch nach 1945 noch erfolgreich war und wieder gebraucht wurde. Aber nach dem Krieg konnte die Familie auch nicht zurück in die stalinistische Sowjetunion, da ukrainische Zwangsarbeiter auf der Kollaboration mit den Nazis verdächtigt wurden. Besonders die Abgründe der familiären Bindungen erinnern mich an Wolfgang Hilbig. Mehr als einmal verzweifelt die Ich-Erzählerin an der zutiefst widersprüchlichen Einbindung ihrer Familie in die tragischen Geschehnisse in der Ukraine im Zuge des Bürgerkriegs nach der Oktoberrevolution und auch nach den stalinistischen Säuberungen in den 30er Jahren gab es dann ja nochmal sehr schwierige Situationen für viele Menschen und auch für die Familie von Natascha Wodin. Aber die Ich-Erzählerin im Roman gibt nicht auf und kann aus den verschiedenen Puzzleteilen die tragische Geschichte ihrer Mutter und auch von ihrer Schwester Lydia, die als linke Abweichlerin, also sie war eigentlich Germanistik-Studentin, die aber systemfremde Ideen hatte. Sie wollte die Arbeiter aufklären und das wurde aber nicht gut geheißen in den 30er Jahren. Die wurde dann in die stalinistischen Straflager überführt und ja, also nach und nach fügt sich diese Geschichte so zusammen für die Ich-Erzählerin mit Hilfe, wie gesagt, ihres Gehilfen Konstantin, der sich auch für Familiengeschichte und sowas interessiert. Also das ist auf jeden Fall ein sehr berührender Roman, der den Leipziger Buchpreis auch zurecht gewonnen hat. In beiden Büchern, also in dem von Natascha Wodin, auch in dem von Brigitte Kronauer, geht es um die Vergangenheit, um den Verlust von wichtigen Bezugspersonen und auch um den Umgang mit solchen Verlusten. Und um sowas zu verarbeiten, wird man sich wahrscheinlich irgendwie erklären müssen. Und das hat ja auch wieder was Erfinderisches an sich, das uns wieder zu den Daseinsgründen für eben vielleicht diese modernen erzählerischen Traditionen auch führt. Jetzt zu diesem anderen Roman, den ich gelesen hatte, von Brigitte Kronauer, ist das Der Scheik von Aachen. Das entführt uns ebenso wie das Modell von Jan Kohlbrot, in dem es ja auch um Erinnerungen geht, oder wie gesagt, wie der Roman von Natascha Wodin, den ich gerade geschildert hatte, in die Abgründe der Erinnerung. Irritierend wird daran am sprachlichen Stil zu Beginn erstmal ein so gewisser verschnörkelter Stil, der sich dann aber in der Handlung durch einen Rückbezug auf ein Märchen von Wilhelm Hauff auch begründet. Nämlich Der Scheich von Alessandria, das ist ein Märchen Wilhelm Hauffs. Ansonsten zieht sich dieser verschnörkelte Schreibstil natürlich auch durch das ganze Werk von Brigitte Kronauer. Also die ist ja eine schon recht langjährige und Romanautorin und so ein bisschen ist dieser Stil auch an Jean Paul. Und manchmal oft erinnert mich das auch an Eckhart Henscheid, diesen bekannten humoristischen, komischen Autor der Neuen Frankfurter Schule, bekannt auch durch sein Wirken im Umkreis der Satirezeitschrift Titanic. Auch in der Konkret hat er eine Kolumne. Ja, das zieht sich so durch sämtliche Romane Kronauers eigentlich, dieser Stil. Deswegen ist das nichts diesem Roman Eigentümliches. Die Hauptfigur in dem Roman ist die ungefähr 40-jährige Anita, die der Liebe wegen in ihre Heimatstadt Aachen zurückzieht. Da knüpft sie dann alte Kontakte zu ihrer Tante Emmy an. Emmy hat ihren Sohn Wolfgang durch einen Unfall verloren, als Anita noch ein Kind war. Die Besuche Anitas ziehen uns in eine sehr kurzweilige und ein bisschen lakonisch-schnippische Erzählungen durch 1001 Nachmittag in der Provinz. Brigitte Kronau ist nämlich nicht nur eine Meisterin der Abschweifung, sondern auch eine genaue Beobachterin des deutschen Provinzlebens und Über ihre alternden Romanfiguren führt uns die Romanhandlung auch zu einem Nachdenken über den Umgang mit Verlusten und darüber, wie wir Verluste verarbeiten. Der Roman hat so ein bisschen so eine spielerisch-experimentelle Haltung, also das ganz anders als diese nüchterne autobiografische Haltung in dem Roman von Natascha Wodin. Insbesondere mit den eigenen Romanfiguren geht sie wie in so einem Versuchsanordnung um, so kam mir das vor. Besonders erinnert hat es mich auch an einige von Eckhart Henscheids Romanen, den ich ja eben auch erwähnt hatte, in denen es geht ja oft um so komisch bis kafkaesk erzählte Einsamkeit. Also sind meistens so Einzelfiguren, die eigentlich auch den ja immer sehr vereinzelten Helden Kafkas ähneln. Insbesondere an seinen Roman Deutsche Madonna Bionda, in der es ja auch um einen Verlust geht. Also das kann ich eigentlich auch sehr empfehlen, obwohl das jetzt zu weit führt, das Gesamtwerk Eckhart Henscheids nochmal empfehlen zu wollen. Ja, beide Romane sind sehr schön, haben mir sehr gefallen. Ich kann sowohl Der Schalk von Aachen sehr empfehlen. Ja, das vielleicht eher für die Freunde des Experimentellen bis Komischen in der Literatur, während Sie kamen aus Mariupol von Natascha Wodin ungleich zugänglicher ist, von autobiografischer Klarheit geprägt. Das wird wohl tatsächlich in seiner ganzen Tragik, also man ist da wirklich sehr gerührt an vielen Stellen, wird das sehr viele Menschen ansprechen und ich denke auch, dass es auch Menschen in Leipzig ansprechen kann. Ja, jetzt aber gleiten wir unauffällig wieder über zu ein bisschen Musik, die ebenfalls tragisch bis komisch ist, nämlich Benjamin Smoke, ein Lied namens Smoke. He appeared at the party one night, as if he'd always been. He bowed to the crowd, no airs, no need to pretend. You could hear hearts sing, you could see heads spin. Oh my, look what the cat drug in. In need of doobie breath and at least three sheets to the wind. I didn't figure he'd get so close to home base, it's caving in. So little time, so many men, I choke on his Turkish and domestic blend. She'd say, Andy, who's that? Andy? Andy, who's that? Ja, Benjamin Smoke. Verpasst habe ich leider ebenfalls die Lesung aus dem niederländischen Roman Das Büro. Die war nämlich auch gestern Abend im Sächsischen Psychiatriemuseum von Jeje Voskoil oder Johannes Jakobus Voskoil. Im April wird nämlich endlich Band 6 dieser unendlichen oder genauer gesagt etwa 5200-seitigen Büroerzählung herausgebracht.

Das ist in diesem Fall natürlich klar. Das ist die biologische Funktion, über die wir heute Nachmittag auch schon das eine oder andere gehört haben. Das ist also das Kopulieren und die sexuelle Befriedigung und Ähnliches. Und dann schreibe ich hier rechts Form. Das kann in diesem Fall natürlich alles Mögliche sein. Und dazu gehört dann auch der Trauring, über den wir auch das Nötigste gehört haben. Und dann schreibe ich hier unten Gemeinschaft, was in diesem Fall nicht kopulieren bedeutet, auch wenn man es in diesem Zusammenhang vielleicht im ersten Moment denken möchte, sondern soziale Umgebung oder etwas in der Art. Und hier links schreibe ich Verhalten. Und wenn ich das jetzt ausfülle, während Beutenreuth Hettemar sich immer mehr in einem Chaos von Einfällen verwirrte, entspannte sich Machten allmählich. Er lauschte aus immer größerer Distanz, wie aus einer Nische, den Worten, die sich über das Publikum ergossen, verlor den Anschluss und versank schließlich in eine verträumte, wohltuende Geistesabwesenheit, ohne sich noch um irgendetwas sorgen zu machen. Ja, gestern war ich leider nicht bei der schönen Bürolesung, sondern ich war bei einer ebenfalls schönen Lesung und bei einem Autorinnengespräch zu der Literaturzeitschrift Politisch Schreiben Nummer 2 in der Bibliothek Mona Lisa. Wie gesagt, diese Ausgabe widmet sich dem Thema Genie wieder kollektiv. Die feministische Bibliothek Mona Lisa befindet sich ja bekanntlich im Haus der Demokratie, ganz oben im obersten Stockwerk am südlichen Ende der Bernhard-Göring-Straße. Die Politisch Schreiben oder kurz auch PS, ist schon eine recht dicke Zeitschrift, also beinahe ein Magazin von 260 Seiten, die sich kritisch und von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehend mit dem Literaturbetrieb auseinandersetzt. In Ausgabe 2 nun eben mit dem Problem Genie wieder kollektiv oder Genie gegen Kollektiv. Darin setzt man sich also mit Selektionskriterien im Literaturbetrieb auseinander, mit mangelnder Diversität und auch vielleicht mit der Einfältigkeit von so Hypes, die die Literaturinstitute insbesondere umgeben, aber auch den ganzen Literaturbetrieb. Im konkreten Fall wird gemutmaßt, dass der Betrieb Stars oder Genies benötigt und als Reaktion darauf wird die Möglichkeit kollektiven Arbeitens am Text erörtert. Manchmal gerät für mich bei all dieser etwas gewerkschaftlich anmutenden Kritik am Literaturbetrieb das soziale Motiv politischen Schreibens, das ja vielleicht auch auf das soziale Auseinanderdriften der ganzen gesellschaftlichen Gesellschaften Europas sich beziehen könnte, so ein bisschen aus dem Blickwinkel, aber trotzdem ist das ein sehr vielversprechendes Heft mit sehr guten Texten und auch mit kurzen Erzählungen und Lyrik drin. Und ich freue mich auch schon auf die im Oktober erscheinende Ausgabe Nummer 3. Und jetzt hört ihr einen kurzen Mitschnitt aus der Lesung, in der es um Charles Bukowski geht. Ein Genie. Gedanken über das Genie des verwahrlosten Dichters Charles Bukowski. I met a genius. I met a genius on the train today, about 6 years old. He sat beside me, and as the train ran down along the coast, we came to the ocean, and then he looked at me and said, "It's not pretty." It was the first time I'd realized that. Das Geniale ist banal. Es zeichnet sich durch einen Bruch mit dem Gewohnten aus. Das Meer gilt als schön, der Blick darauf ist wertvoll. Touristinnen aus meerlosen Ländern bevorzugen bei ihren Fahrten Küstenstrecken gegenüber anonymen Autobahnen, Wohnungen mit Meerblick sind teurer. In den Büros und Gefängniszellen auf dieser Erde hängen unzählige Postkarten, Fotografien, Gemälde von Meeren und Stränden. Jetzt widerspricht ein Junge. Er fährt womöglich nicht zum ersten Mal diese Strecke. Seine Mutter, sein Onkel haben vielleicht mehr als einmal bei einer solchen Fahrt aufs Meer gezeigt und versucht, den Jungen für die Schönheit des Meeres zu begeistern. Nun schaut der Junge aus dem Zug und seine Feststellung bricht mit dem Gewohnten. Das Meer ist nicht schön. Der bloße Bruch ist noch nicht genial. Es braucht eine Zeugin, das lyrische Ich. Der Zeuge stimmt den Jungen nicht nur zu, sondern begreift zum ersten Mal eine Wahrheit, die er schon lange spürt, denn er sagt, da ging mir das zum ersten Mal auf. Erster Zeuge ist viel älter als der Junge und hat viele Jahre damit verbracht, auf das Meer hinauszuschauen. Auch jetzt schaut er gemeinsam mit dem Jungen hinaus, anstatt zu lesen oder die Menschen im Abteil zu betrachten. Denn es ist zur Gewohnheit geworden. Wenn irgendwo das Meer ist, schaut man hin. Mit der Aussage des Jungen weiß er, was ihn immer schon gestört hat. Das Meer ist nicht schön. Sein Blick wurde verbindlich zurechtgerückt. Von nun an sieht er anders aufs Meer hinaus. Allerdings kennen wir die Motivation des Jungen nicht. Findet der Junge wirklich, dass das Meer nicht schön ist? Oder findet er, dass das Meer so blau, so weit, so gefährlich, so unbekannt und viel zu gewaltig ist, um mit diesem so wenig gewaltigen Begriff schön beschrieben zu werden? Vielleicht ist der Begriff schön neu für den Jungen und es ist unverständlich für ihn, wie derselbe Begriff auf einen Film, auf die Natur, auf Menschen und Ideen angewandt werden kann. Oder der Junge ist durchaus der Meinung, dass das Meer schön ist. Allerdings kann er nicht mehr hören, dass die Erwachsenen sich auf dieser Zugstrecke ständig zum Zugfenster beugen und mit einem zur Fratze erstarrten Grinsen das Meer für schön befinden, ohne dass es für den Jungen glaubwürdig wäre, dass diese Fratzen jemals so wie er übers Meer nachgedacht hätten. Er widerspricht, er provoziert, um sich zu distanzieren von einem Kollektiv der Meerschönfinderinnen. Und um diese Weise dem Meer seine Würde zurückzugeben. Unwahrscheinlich ist, dass der Junge seine Feststellung ausgesprochen hat, um als Genie zu gelten. Seine Aussage suggeriert das nicht. Und die Bewunderung des lyrischen Ichs bleibt unausgesprochen und daher dem Jungen verborgen. Möglich ist durchaus, dass der Junge am Gesicht des lyrischen Ichs eine Reaktion auf seine Aussage abliest. Und es ist nicht auszuschließen, dass er seine Feststellung geäußert hat, um eine Reaktion beim lyrischen Ich auszulösen. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass der Junge beabsichtigte, als Genie betrachtet zu werden. Also eine solche Absicht würde das Gedicht zerstören. Der Junge wirkte dann wie ein getätscheltes Kind, das nicht mehr gelobt werden muss, weil ihm schon früh erzählt wurde, wie einzigartig, wie außergewöhnlich es sei. Viele solche Kinder laufen heute in wohlhabenden Berliner Bezirken durch die Straßen, meist auf dem Weg zur musikalischen Frühbildung oder zum Kinderkijon. Das Bedürfnis der Eltern, eingepflanzt in die Kinder, in einem Kollektiv der Genies die herausragendsten zu sein. So erlöscht mit dem eher gefühlten als ausgesprochenen Anspruch auf Genialität bereits jedes geniale Potenzial. Dies wiederholt sich in der Schule und später auf dem Arbeitsmarkt und in der Kunst, auch im Literaturbetrieb. Das Gedicht ist die Rückbesinnung des lyrischen Ichs, eines verwahrlosten Dichters, auf die Fähigkeit zu beobachten. Im unvoreingenommenen Beobachten liegt mehr Genialität als in dem Genieglauben der Selbstgefälligen. Witze kann ich mir schlecht merken, aber wann immer ich dieses Gedicht von Bukowski erzählt, denn es ist keines, das rezitiert werden muss, habe ich bei meinen Zuhörerinnen beobachtet, wie es auf sie gewirkt hat. Entweder war da sofort ein Ausdruck der Ablehnung im Gesicht, oder ein kopfschüttelndes Lachen über den Zynismus des guten alten Charles Bukowski. Es ist allerdings nie vorgekommen, dass jemand mit der Aussage des Jungen übereingestimmt hätte. Niemand identifizierte sich mit dem lyrischen Ich. Trotzdem, das Gedicht bewirkt bei Lesenden, was der Junge beim lyrischen Ich schafft. Es bricht mit einer Gewohnheit, löst sich aus dem Kollektiv und berührt eine Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht, dass das Meer nicht schön ist. Sie ist viel weniger fassbar als eine solche Aussage. Sie liegt in dem Gefühl, das das Gedicht hinterlässt und das etwas mit dem Gefühl zu tun hat, das sich beim Blick aufs Meer einstellt. Eine Tiefe, eine Endlosigkeit, tödlich und beruhigend. Aus Kollektive, G3, M13. Ja, wie gesagt, das war Özlem Özgul Dündar, die da aus dem Politisch Schreiben vorgelesen hat, einen eigenen Text, obwohl die Texte eigentlich in der Politisch Schreiben anonymisiert sind. Also das ist ein Teil dieses Kollektivgedankens, der dieser Zeitschrift innewohnt, dass man eben auch versucht, die Texte da nicht einzelne Namen oder Marken draufzusetzen. Ich finde das eine sehr interessante Herangehensweise. Jetzt weiter mit dem heutigen Buchmesse-Samstag. Auf dem Buchmessegelände wird es jetzt, wie ihr vielleicht schon erfahren habt oder noch erfahrt, wenn ihr euch dort befindet, zunehmend schwieriger, sich durchzuschlagen. Ich möchte mich darauf beschränken, nochmal einen kleinen Blick auf Bücher aus den Abgründen des Krieges in Syrien zu werfen. Um 17.30 Uhr wird dann nämlich heute der sehr von mir zu empfehlende Band kurzer Miniaturerzählungen des syrischen Autors Niros Malek vorgestellt werden. Wenn ihr das noch schafft, das ist ja schon in 20 Minuten. Der ist unter dem Titel Der Spaziergänger von Aleppo im Weitle Verlag erschienen. Ursprünglich sind diese immer so circa halbseitigen Kurzerzählungen auf Facebook veröffentlicht worden. Niros Malek wurde 1946 in Aleppo geboren und hat 8 Bände mit Erzählungen und 6 Romane veröffentlicht, ist aber eigentlich Künstler oder Maler, glaube ich. Die Geschichten schildern den Alltag einer Stadt im Krieg, nämlich Aleppo. Sie sind großteils eben in Aleppo angesiedelt und sind in einer einfachen, sehr bildhaften Sprache geschrieben, die mich gerade darum so anrührt, weil ich inzwischen hier in Leipzig auch wirklich sehr viele Menschen aus Aleppo kennengelernt habe. Wie gesagt, eine sehr empfehlenswerte Lesung um 17.30 Uhr in Halle 5 im Forum Die Unabhängigen an Stand H309, obwohl ihr das wahrscheinlich nicht schafft, wenn ihr jetzt Radio hört. Anwesend ist nicht der Autor, sondern die Übersetzerin Larissa Bender, eine der wichtigsten Übersetzerinnen aus dem syrischen Arabisch, die auch den wichtigen Sammelband Innenansichten aus Syrien herausgegeben hat. Um 18 Uhr heute wird in der NATO ein sehr empfehlenswerter Comic über den Krieg in Syrien präsentiert. Ein Comic von Hamid Sulaiman namens Freedom Hospital, erschienen im Hansa Verlag. Der Comic ist in einem fotorealistischen Schwarz-Weiß gehalten und folgt seinem Protagonisten in die Abgründe des Krieges. Wie gesagt, sehr empfehlenswert um 18 Uhr heute in der NATO. Eigentlich haben wir dazu auch noch ein Interview, aber wir wissen nicht genau, ob wir es noch schaffen, das jetzt zeitlich einzupassen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch zu dieser Lesung, Comic-Lesung gehen. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Comic-Roman, Graphic Novel. Ja, wir sind immer noch auf dem Messegelände, falls wir uns da hintrauen. Wir steigen in die überfüllte Straßenbahn, gut ausgerüstet mit belegten Broten, frisch gepressten Orangensaft, einer Warmhaltekanne voll Kaffee und mindestens 3 Flaschen Bier. Ein guter Anlaufpunkt ist dort draußen immer die Leseinsel der jungen Verlage in Halle 5, Stand G200, um zum Beispiel den Ventilverlag aufzusuchen, der zusammen mit der Edition Testcard da zu finden ist. Dieser Verlag hat punkige bis popkulturelle Wurzeln, sowohl in der Fanzine-Kultur als auch in der Welt der Mini-Pressen und der Kleinstverlage. Aus welchen Gründen auch immer habe ich dieses Jahr von diesem sehr geschätzten Verlag genau die Bücher rausgesucht, die nicht mit ihren AutorInnen auf der Messe zugegen sind. Trotzdem sind das sehr gelungene Bücher. Einmal wäre da in der Reihe Testcard Zwergobst ein gar nicht so kleines Werk über dschihadistischen Rap, der sich kritisch und differenziert mit der Vermischung von Popkultur und Islamismus auseinandersetzt. Es heißt Jihad Rap an den Rändern muslimischer Subkulturen und wurde sehr gut lesbar geschrieben von Yvonne Kunz, einer Linguistin und Autorin aus Zürich. Besonders interessant sind darin Gespräche mit Aki Nawaz von der britischen Hip-Hop-Industrial-Band Fundamental, auch bekannt unter dem komisch klingenden Pseudonym Jihad. Dieses Eindringen, etwas, das man sonst vermutlich ignorieren würde oder gar mit Abscheu begegnen würde, sind hier aber doch erfreulich differenziert, zum Großteil aber auch erschütternd widersprüchlich. Im Grunde passiert hier etwas Ähnliches wie im Genre rechtsradikaler Popkultur, die sich längst vom stumpfen Oil-Punk ja auch ästhetisch wegbewegt hat. Nicht, dass die Musik inhaltlich und textlich nicht auch stumpf wäre, aber sie ist auch voll von subkulturellen Vermischungen, die angesichts des Beharrens auf abgegrenzten Identitäten ja höchst widersprüchlich wirken. Auch die Übergänge von Gangster-Rap zur Radikalisierung werden thematisiert in diesem Buch. Im Mittelpunkt des Buchs stehen aber die Interviews mit Aki Nawaz, der als pakistanischer Migrant in die frühe Londoner Punk-Szene geriet in den 70er Jahren und ja vielleicht so ein bisschen so einen antikolonialistischen Befreiungsislam vertreten hat, wie er auch bei Public Enemy und ähnlichen Gruppen ja zu vernehmen war. Zu ertragen sind allzu viele von diesen vereinfachenden anti-westlichen Einstellungen nicht so richtig, aber zumindest lernt man sie durch das Buch besser zu verstehen. Weiter im Text zu einem anderen Krieg, ein weiteres sehr empfehlenswertes Buch im Ventilverlag, befasst sich halb in Romanform und halb in Form eines Kochbuchs mit dem spanischen Bürgerkrieg. Das wäre das Buch Dorothys Köchin, Aufzeichnungen aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs. In Form eines Tagebuchs berichtet darin eine gewisse Nadine, Kämpferin auf Seiten der Anarchisten aus dem spanischen Bürgerkrieg. Alles beginnt mit dem Anfang vom Ende im Februar 1939 mit einem Brief an ihre Genossin Catherine. Sie berichtet über ihre Flucht aus dem frankistischen Spanien. Seit heute bin ich eine Immigrantin, ohne Land, ohne Haus, ohne Familie, ohne Träume. Und doch empfinde ich dieses Exil, weil es freiwillig ist, als eine Art der fortgesetzten Revolte gegen ein politisches und soziales System, gegen einen theokratischen und reaktionären Kulturapparat. Das politische Exil und die Flucht werden gerade zum Übel, das ganz Europa befällt, schreibt sie an Catherine. Das ganze Buch ist in Kapitel unterteilt, die nach Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts benannt sind und neben dem Alltag und Erinnerungen aus dem spanischen Bürgerkrieg und an die Anarchisten um Dorothy auch die entsprechenden Rezepte zum Nachkochen bereithält. Übersetzt ist es von Ambros Weibel. Aber ein Verfasser hat es nicht, obwohl es aus dem Italienischen übersetzt wurde. Es wurde anonym veröffentlicht. Darin hat es auch einen Vorläufer, nämlich den Doku-Roman Die Rote Köchin, der sich auf ähnliche Art und Weise dem antifaschistischen Kampf im Weimar der späten 20er Jahre gewidmet hat. Der ist schon vor 3 oder 4 Jahren erschienen, mit Exkursen in die Geschichte der Bauhausbewegung. Ebenfalls mit Rezepten und ebenfalls von einer anonymen Quelle aus dem Italienischen übersetzt. Sehr empfehlenswert, also gleichfalls mehr dazu im Internet auf der Seite des Ventilverlags www.ventil-verlag.de oder jetzt im nun folgenden Gespräch mit dem Ventilverlag. Ja, herzlich willkommen. Ich bin jetzt beim Ventilverlag, ein sehr guter Verlag aus Mainz. Und was hat denn die Frühjahrskollektion so zu bieten? Also zum einen haben wir von Ende 2016 rausgebracht das Wörterbuch des besorgten Bürgers. Auch mit Leipzig-Bezug. Mit extrem Leipzig-Bezug, genau. Sieht man an der Autorenriege oder Herausgeberriege, die das herausgegeben hat. Dieses Buch nimmt diese spezielle Art des, ich möchte es jetzt mal salopp sagen, AfD-Pegida-Sprechs auseinander und analysiert, polemisierend über die einzelnen Begriffe, wo es doch sehr viel sowohl linguistische als auch politische Fantasie braucht, um überhaupt zu kapieren zum Teil, was sich dahinter verbirgt. Schuldkult, Ficky-Ficky-Facharbeiter ist so ein stets genanntes Highlight, was natürlich dermaßen rassistisch und herablassend ist, dass es einfach einem die Sprache verschlägt. Ja. Dann haben wir die Fortsetzung gemacht von dem Titel Die Rote Köchin. Was in Weimar am Bauhaus spielt, in der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, auch unmittelbar nach der Gründung des Bauhaus, was so die ersten, ja, wie soll man es nennen, syndikalistischen Kämpfe, kommunistischen Aufstände, gerade in Thüringen war das ja ein Thema in den frühen 20er Jahren, vor dem Hintergrund halt auch kunstgeschichtlicher Reflexionen über das Bauhaus. Thiels neue Buch heißt Dorothys Köchin, folgt im Prinzip diesem Prinzip, erzählt aber diesmal halt aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs. Und der Aufbau ist quasi fast identisch wie der mit der Roten Köchin. Eine weibliche Protagonistin, die in diese politischen Kämpfe verwickelt wird, als Ärztin, als Krankenschwester, aber auch als Botengängerin und auch gleichzeitig auch im bewaffneten Kampf gegen die Faschisten steht, erzählt halt sozusagen auch über die Art und Weise, was man zu dieser Zeit trotz der widrigen Umstände halt gekocht hat. Also die Volksküche, der republikanischen Seite. Man kann es nachkochen, wenn man kein Vegetarier ist vielleicht. Also als Vegetarier braucht man in dem Fall ein bisschen Fantasie, aber das sage ich jetzt mal, wie die spanische Küche halt ist, ist schon sehr deftig. Ja. Man kann es mit Räuchertofu ersetzen, ja, einige, ja, Bestandteile. Ja, ja, also die Rezepte, wo Halbut oder Schnecken, das lässt sich, glaube ich, mit Seitan und Räuchertofu ganz gut ersetzen, ja. Das Herr hat ja ein recht obskure Autorschaftsanonym aus dem Italienischen. Ja, ja. Wisst ihr was über den Autor? Es ist ein Rätsel. Der Autor schreibt auch unter seinem Klarnamen in dem Verlag. Muss ich ganz kurz selber gucken. Derive Abrodi, das ist ein etablierter linker großer Verlag in Italien. Mhm. Dort schreibt er auch unter seinem Klarnamen Bücher über Politik und Kulinarik und ist gleichzeitig als Eat-Art-Künstler auch auf der Biennale in Venedig schon mehrfach gewesen. Mhm. Er ist in Deutschland nicht so besonders bekannt und es ist der Deal natürlich mit dem italienischen Verlag, dass wir das anonym auch beibehalten. Mhm. Ja, also bei der Roten Köchin war es so, dass der ehemalige Direktor vom Bauhaus in Weimar uns anrief und seine Verwunderung darüber äußerte, dass er gar nicht, wer denn dieser Autor sei. Mhm. Also er hätte selten ein Buch gelesen, was so gut halt auch keine Fiktion hätte sein können. Mhm. Das ist auch eine italienische Spezialität, da gibt es auch dieses Loser Blizzard. Genau, Kollektiv. Genau. Loser Blizzard, so das Coup. Ähnlichen Herkunft dieser Idee. Halt. Genau, ne, diese multiple Autorenschaft, was sich jetzt da teilweise aus dem Situationismus, Neoismus oder irgendwie auch immer herleiten lässt, wo es dann bei Loser Blizzard, bei diesem Buch Coup zum Beispiel die Vermutung gab, dass sich dahinter Umberto Eco verbirgt, aber das kann ich auf jeden Fall verraten, also hinter Dorothys Köchin verbirgt sich Eco nicht, nein. Da sind wir ja froh. Ja. Und ihr seid auch mit Autoren, zum Beispiel mit Anna Hahn hier. Genau. Die liest sogar an einem recht interessanten Ort. Ja, sie liest heute am Samstag um 20.30 Uhr im Grassi aus ihrer Erzählung Roman Das Herz des Aals, was auf eine ganz eigentümliche Weise im Zirkusmilieu spielt. Mhm. Und natürlich dann auch so diese einzelnen Ausbeutungsverhältnisse, Mensch-Tier, aber auch auf die deutsche Kolonialgeschichte, die ja nur alles andere als wie jede Kolonialgeschichte nicht besonders rühmlich war. Also diese Südsee-Variante, die man eigentlich nicht so besonders kennt auch, wo es auch so ein bisschen um Freaks, so möchte ich das mal nennen, geht. Also sozusagen dieses Vaudeville-hafte der 10er, 20er Jahre, wo halt Leute mit bestimmten körperlichen Merkmalen vorgeführt worden sind, Dame ohne Unterleib, so, solche Scherze halt, was sie dann aber von dieser, ja, 1900 fängt das Buch an in der Südsee und endet 2013 in Berlin, wo halt eine der Protagonistinnen als alte Dame sich dann an diese Zeit dieses sehr speziellen Unterhaltungsvergnügens erinnert. In dem Grassi-Museum hat sie auch recherchiert, Anna Hahn, habe ich gelesen. Ja, genau. Ihr letztes, also ihr habt euch auch langsam in den belletristischen Bereich vorgewagt mit Romanen, das war ja früher nicht so präsent. Ja, oder? doch. Ach, obwohl, Lee Hollis und die so. Hollis, Jan Hoff, Linus Volkmann, doch. Stimmt, ja, oder ja auch, Nagel, genau, ja. Es waren nur weniger Romane, glaube ich, bei Lee Hollis. Und die Anfänge hat man mehr mit diesen Fanzine-artigen Kurzgeschichten. Wie sind denn die Anfänge des Ventil-Verlags? Ich habe noch eine alte Liste vom DLR Destructive Language for the Riot, so ein Fanzine-Vertrieb oder ja, so, ja. Sind in diesem Fanzine-Bereich Ursprung oder sind da mehrere Dinge in Mainz zusammengekommen? Also das war, Ventil hieß, war zunächst genau der Gründer, der Jens Neumann, hatte diesen Fanzine-Vertrieb, hat dann über Kontakte in die Fanzine-Szene Autoren wie jetzt Lee Hollis, Sänger von Steakknife, Spermbirds und so weiter verlegt und in Mainz oder in der Umgebung, damals noch in der Umgebung von Mainz, lebte Martin Büsser der gerade mit 2-3 Freunden die Testcard-Reihe herausgegeben hat, damals noch in Oppenheim. Testcard ist halt ein Magazin, was in unregelmäßigen Abständen bei uns in Buchform erscheint. Und Jens, Martin, auch noch ein paar andere Leute, so ungefähr 95, 96 haben dann beschlossen, das unter einem Dach erscheinen zu lassen. Und zunächst hieß der Verlag, hatte einen etwas ungünstigen Namen, der war dieses griechische Delta-Symbol, wurde manchmal Dreieck-Verlag genannt, wurde manchmal Delta-Verlag genannt. Und weil es halt auch noch ein Fanzine in dem Lunz-Kreis gab, was Ventilator hieß, hat man dann beschlossen, den neu gegründeten Verlag Ventilverlag zu nennen. Und halt auch quasi so ein dreieckiges Fanzine damals, ja, oder? Von, ja, Jens Neumann. Ich habe eine Ausgabe, glaube ich. Genau, davon. Ja, das gab es auch. Und seit 99 formiert Ventil dann halt unter dem Namen, unter Ventil, genau. Ja. Ne? Und von Testcard kommt ja auch bald, hoffentlich bald, wieder eine neue Ausgabe zu. Also wir rechnen jetzt mal damit, dass das im Mai erscheinen wird, die Nummer 25, das ist dann die Jubiläumsnummer über das Thema Kritik. Das klingt vielversprechend auf jeden Fall. In der Reihe Testcard erscheinen jetzt ja auch immer mehr Bücher. Zum Beispiel hatte ich mir das sehr interessante Buch über dschihadistischen Rap. Das fand ich sehr interessant, auf jeden Fall, sich so einem schwierigen Bereich mal zu nähern, auch mit sehr guten Interviews drin. Wie ist das zustande gekommen? Yvonne Kunz ist schon seit langer Zeit, ist eine in Zürich lebende Journalistin. Freie Journalistin für unter anderem die WOZ schreibt sie, aber auch, also ich kenne mich jetzt in der Schweizer Presselandschaft nicht so aus, war lange auch im Kuratorenkollektiv der Roten Fabrik tätig, und aus dieser Zeit kennen wir Yvonne. Sie hat auch vereinzelt mal in Testcards auch immer mal was geschrieben, und sie hat uns dann angeboten, dass sie ihre Interviews, die sie halt im Laufe der letzten 5 Jahre zu den verschiedenen Aspekten der Schnittmenge zwischen Dschihadismus, Salafismus, Popmusik und Popkultur einfach nochmal so überarbeitet und das in Buchform rausbringen. Also da sind die Sachen sind dann teilweise auch im Großbritannien, Belgien, Frankreich recherchiert und teilweise halt auch Interviews mit Leuten aus eben dieser ganz spezifischen Musikszene, die sich dann natürlich zum Teil natürlich ganz klar von den extremen terroristischen Auswüchsen des Ganzen distanzieren, aber es auch als eine Form der Gesellschaftskritik ansehen, dass sie diesen Weg der politischen wie musikalischen Artikulation überhaupt gewählt haben. Ja. Also sehr, also beim Lesen ist man da schon ein Hin- und Hergerissen sein. Ja. Also Leute, die sozusagen in einem Moment so falsch abgebogen sind, wie man sich das gar nicht zum Teil schlimmer vorstellen kann. Es gibt ja auch da Exkurse, also sich auf so einen linken Befreiungs-Islam bezogen in Interviews. Ja. Hält, was halt auch heute schon sehr... ja, es bezieht sich, es gibt Leute, die beziehen sich gleichermaßen, frag mich bitte jetzt nicht nach irgendwelchen auf die Muslimbrüderschaften, als auch auf Franz Fanon. Ja. Mhm. Also das ist, da werden Dinge zusammengedacht und artikuliert, die eigentlich doch meilenweit voneinander wegliegen. Ja, jetzt wollte ich noch zur wirtschaftlichen Situation. Wie kommt ihr ökonomisch zurecht? Ihr habt jetzt ja auch recht hochwertige Bücher, wie zum Beispiel diesen sehr schönen Band über das SO 36, 1978 bis heute. Also könnt ihr gut existieren, oder müsst ihr viel an Bibliotheken loswerden, um überhaupt existieren zu können? Oder habt ihr auch so einen ausreichenden Leserkreis, dass ihr halt gut klarkommt? Also sagen wir mal so, da wir jetzt mit der Titelauswahl und auch der Auflagenhöhe etwas notgedrungen vorsichtiger sind. Ja, wir haben noch ein Interview mit Hamid Sulaiman reinbekommen, ganz kurzfristig. Und das spielen wir euch jetzt noch vor. Wie gesagt, es geht um den Comic Freedom Hospital. Heute in der NATO wird der Autor zugegen sein und lesen aus seinem Comic, wie auch immer das aussieht. Ja, wir probieren es mal. Buchmesse, dritter Tag. Ich sitze jetzt am Stand von Hansa Verlag zusammen mit Hamid Suleiman. Er hat das Buch Freedom Hospital geschrieben, gemalt. Darüber werde ich jetzt die nächste Zeit mit ihm sprechen. Hamid Suleiman stammt aus Syrien, spricht neben Arabisch Englisch. Darum wird das ganze Interview auf Englisch sein. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar. Hamid Suleiman. Good morning. Good morning. Yeah. Nice to meet you at Buchmesse. Nice to meet you. Your book, Freedom Hospital, it's a book about the war in Syria. You lived in Syria till 2011, I think. Exactly. I left Syria like 6 months after the beginning of the revolution and the conflict in Syria. And your book, Freedom Hospital, is about the war in Syria. War, life and points of view even. Syria, it starts with peaceful protests, then it was a kind of peaceful revolution, and then the civil war starts in Syria. I think today we have not only a civil war, it's a war between different nations, between different countries. What do you think? What was the point when the civil war changed into a normal war? Like, it started in the beginning as revolution, people demonstrating peacefully, like this went on for 2-3 months. Even Assad himself, he said that it was like this. And then I think that the point that made huge changes is like the fight for interests in Syria between all the regional countries and the Occident powers. And like it became like when the Russians want to send a message to the Americans, they do it in Syria. When Iranians want to send a message to Turkey, they do it in Syria. And this is becoming really more and more critical, the situation, especially also like in Syria, like 40 years of dictators, people, they didn't have any rights to express their feelings, for example, or their freedom, or like, for example, the Kurds, they couldn't really express their speak with their language, they couldn't speak with their language, they couldn't write their language, they couldn't study their languages in schools. So like now this language is one of the like a big part of Syrian tradition, and it existed here all the time. And now, like, with this, after the revolution, they had the first chance to ask for their rights, and then they had to protect themselves and make their own areas. And then, like, Americans support the Kurds, but Turkey, they are the allies of Americans, but Turkey don't like the Kurds. And like, you find also conflict between allies sometimes in Syria, and this is getting things out of really to get explained. Like, if you will get the story chronologically, okay, we started here in March 2011, how do we arrive here? It's a puzzle that it's even impossible to be collected together to have a clear image about all this. Your book Freedom Hospital has four different chapters. It starts with spring, and I think in spring there was a hope for a better life in Syria. Was this your intention to say, okay, spring, there is hope for a better life, for more freedom, for more peace in Syria? Like, the movement of youth in Arab world was called by everybody the Arab Spring. It became the mediatic term for the movement in Syria. And it was really hope. Like, me myself, personally, I was feeling exiled in my own country. Like, as an artist, I couldn't talk about politics or religion or sex. And there were three taboos that nobody can talk about. And like, for an artist, if you can't talk not about sex, not about politics, not about religion, you can't criticize anything, what will you talk about? It's not only beauty art. It's you know, artists, we complain. Somehow we should complain about something. So there were no real freedom, no future. The biggest also problem in Syria before the war and before the conflict was like, all guys were obliged to do conscription to go to make military service during 2.5 years. And immigration was already a problem in Syria before, but most young Syrians used to immigrate to the Gulf countries. So like, there were some sort of anger, and people saw hope in this. And like it was naive from Syrians and the others, and like even international community and journalists and authors and documentary makers all over the world, that we will move directly to democracy. But this is what a lot of people believed. Maybe do you know the film Heavy Metal in Baghdad? This is about a heavy metal band, the first heavy metal band in Iraq, called Akrasi Kauda. And this film is from 2008. Und er meint dann auch, ich würde Propaganda gegen demokratische Partei machen. Und da habe ich gesagt, auch Propagare ist das Wort von Ausweiten. Da kommt Propaganda her. Und Propaganda ist das Verbreiten von Unwahrheiten. Ne? Und da ich quasi mein Leben erzähle und ich dir auch die Narbe zeigen kann unter meinem Kinn, die ich von SSCG habe. Maplas von Schwabingrad Ballett, leider ist unser Interview mit Hamid Suleiman abgestürzt. Wie gesagt, ihr könnt ihn aber live sehen in der NATO, ich glaube 17.30 Uhr, vielleicht aber auch 18 Uhr. Leider gab es eine Unstimmigkeit über die genaue Uhrzeit, aber die findet ihr schon raus. 19 Uhr, meint Kuno, okay. Ja, außerdem habe ich auf der Buchmesse habe ich ein paar linke Verlage abgeklappert und die Edition Nautilus noch besucht. Mit denen habe ich ebenfalls über ihre Frühjahrskollektion und die allgemeine Situation für linke Kleinverlage gesprochen, aber hört selbst. Ja, herzlich willkommen. Ich befinde mich jetzt am Stand der Edition Nautilus, einer meiner alten Lieblingsverlage. Damals diese ganzen Bücher von Franz Jung, das war für mich eine wunderbare Sache, schon länger her. Aber wie steht es um die Gegenwart, das Frühjahrsprogramm 2017 oder 2016? Sind ja auch einige Autoren, Autorinnen zugegen auf der Buchmesse? Ja, genau. Also es sind ein paar der Autoren aus dem Frühjahrsprogramm auf der Buchmesse. Zum Beispiel Marina Achenbach, die den Roman Ein Krokodil für Zagreb jetzt im Frühjahr bei uns veröffentlicht hat. Also einen Titel aus der Belletristik. Und außerdem auf der Buchmesse ist Jérôme Leroy, ein französischer Krimi-Autor, überwiegend Krimi-Autor, schreibt auch Romane, der einen ganz brandaktuellen Thriller geschrieben hat über eine rechtspopulistische Partei in Frankreich, die quasi kurz vor der Machtübernahme, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie sind in den Verhandlungen einer Regierungsbeteiligung. Das ist die Ausgangssituation in diesem sehr brisanten Titel. Ja. Genau. Frankreich hat ja auch da so eine sehr eine Tradition im Kriminalroman, der politisch engagiert ist. Léon Mallet ist ja auch schon ein älterer Autor von der Edition Nautilus, soweit ich mich erinnere. Wie ist es eigentlich ökonomisch? Was sind so die, wovon wird die Edition Nautilus am Leben erhalten? Was sind so die Bestseller? Chomuner Sinja war ja recht erfolgreich, oder? Mit dem hatte ich das Gefühl. Genau, also es sind die Titel, die, das merkt man immer wieder, das sind die Titel, die eben aktuelle gesellschaftspolitische Themen streifen, sowohl im Sachbuchbereich als auch eben literarische Verarbeitungen solcher Themen. Chomuner Sinja ist eine Autorin aus Frankreich, die mit ihrem ersten Roman Erschlag die Armen, der vor 2 Jahren hier bei uns erschienen ist, ziemlich für Furore gesorgt hat. Ein Roman, der die Situation von Flüchtlingen bei den Integrationsanträgen, bei den Einwanderungseinträgen quasi beschreibt und wie verzweifelt die Menschen versuchen, Geschichten zu erfinden, die sie antragswürdig machen, die dann für Zustimmung und eben nicht für Ausweisung sorgen. Und daraus hat sie eine literarische Perle, die aber eben ein ganz brisantes politisches Thema verarbeitet hat. Und das sind natürlich Themen, die gerade in der Luft liegen, die in ganz Europa diskutiert werden. Und damit bekommt man dann eine tolle Aufmerksamkeit. Und das sind Titel, die sowohl für unser Verlagsselbstverständnis wichtig sind, weil wir uns immer als politischer Verlag natürlich begreifen, aber nichtsdestotrotz, wo wir auch wirklich sehr glücklich sind, dass das Titel sind, mit denen man die Menschen erreichen kann und bewegen kann, Diskussionen und Debatten anregt. Mhm. Hat die Belletristik eigentlich zugenommen? Ich habe so von der Vergangenheit immer so viele biografisches, Franz Jung, dann Emma Goldman, hat das zugenommen mit den Romanen oder war das schon immer so präsent? Nee, eigentlich ist es immer schon so präsent gewesen. Also wir bemühen uns um ein ausgewogenes Programm. Wir haben ungefähr 8 Titel pro Halbjahr und davon ist ungefähr die Hälfte Literatur und Krimi und die andere Hälfte Sachbuch und immer mal wieder auch ein Kunsttitel dabei. Also es ist eigentlich recht ausgewogen. Und Marina Achenbach kann man auch noch, die liest auch noch auf der Buchmesse oder ist das schon alles vorbei? Marina Achenbach liest morgen. Da haben wir einen Flyer. Genau, wir haben einen Flyer. Sie liest morgen Forum der Samstag. Ja, genau. Auf der Messe draußen um 16 Uhr. Und Jan Kohlbrot, ein weiterer, auch Leipziger Autor, der liest ja auch heute Abend um 21.30 Uhr im Westflügel der Shopping in Lindenfels, Karl-Heine-Straße. Auch eine sehr empfehlenswerte kurze Erzählung, also Roman irgendwie auch, aber mit 110 Seiten. Genau. Ja, und wie sind so die Ausblicke? Kann man das schon sagen? Wie wird sich die Edition Nautilus Gibt es schon Pläne für weitere Veröffentlichungen? Die, ja. Für die Herbstsaison, kann man da schon was sagen, was so kommen wird? Ja, natürlich. Also wir stellen hier schon unser Herbstprogramm vor. Das wird unter anderem ein neuer Titel von Laurie Penny sein, die junge Feministin aus Großbritannien, die bei uns im Verlag veröffentlicht. Und von ihr bringen wir einen sehr tollen politischen Essayband. Des Weiteren haben wir noch eine Flugschrift zum Thema Netzökonomie, eine digitale Kapitalismuskritik, auch ein ganz wichtiges Thema, um die ja quasi Veränderungen des Arbeitsmarktes Internet zu betrachten und wie Facebook und Co. Zu kapitalistischen Giganten werden, die eben auch ein bisschen die Regeln des Internets machen. Also das ist so unsere Sachbuchschiene. Und ein neuer Roman von Shumuna Sinha steht in der Tat auch vor der Tür. Also den werden wir auch im Herbst bringen und wird ein ähnlich literarisch-politischer Hingucker werden, ja. Ja, sehr schön. Und ökonomisch ist die Edition Nautilus sicher. Ich habe jetzt einige Klagen über diese Rückzahlungen da an die VG Wort. Ist das die VG Wort? Genau, es ist die VG Wort, ja. Bedroht das die Edition Nautilus oder ist sie so sicher, dass sie da keine Probleme mit hat? Natürlich ist sowas etwas, wo ein kleiner Verlag auch dran zu knabbern hat. Also wir hatten eben auch, die Rückzahlungen standen für uns an, genauso wie für alle anderen auch. Und das Polster, was man sich vielleicht angelegt hat, das ist dann erstmal weg. Das heißt aber nicht, dass wir uns davon einschüchtern lassen. Und ganz im Gegenteil, das haben wir jetzt irgendwie überwunden und jetzt muss man halt einfach weiter nach vorne gucken und sagen, okay, wir haben ein starkes Frühjahrsprogramm, wir blicken hoffnungsvoll in den Herbst und das ermöglicht uns hoffentlich ein neues kleines Päckchen uns irgendwie zurückzulegen. Wurde das Backprogramm von Frank Witzel eigentlich nach seinem spektakulären Gewinn des Buchpreises, macht sich sowas bemerkbar oder sind die Leser dann doch so auf die... Das konzentriert sich dann schon auf den ausgezeichneten Titel. Also ein bisschen merkt man das natürlich schon, aber es ist ehrlich gesagt nicht nennenswert. Ja, Frank Witzel ist wahrscheinlich dann am Ende doch auch nicht so der Autor, der vielleicht dann Bestseller, also das hat sich bestimmt gut verkauft, das war halt in einem anderen Verlag. genau, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch und wünsche der Edition Nautilus alles Gute für die Zukunft. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ja, die wunderbare Françoise Cactus, Cafeteria Ideal. Und ich leite damit aus der Sendung hinaus. Und als nächstes hört ihr dann Tipkin und jetzt noch ein bisschen Musik zum Übergang, nämlich Benjamin Smoke. Yeah. Should expect to get